Raskolnikow lachte so, als ob er sich nicht mehr halten könnte. Und mit Lachen traten sie auch in die Wohnung von Porfiri Petrowitsch ein. Eben darauf kam es Raskolnikow an. Drinnen in den Zimmern konnte man es hören, dass sie lachend ins Vorzimmer eintraten und dort immer noch lachten. »Kein Wort hier, hörst du, oder ich schlage dich platt«, flüsterte Rasumichin wütend Raskolnikow zu, bevor sie eintraten, und packte ihn heftig an der Schulter. Sie gingen hinein. Raskolnikow sah aus, als nehme er sich mit aller Mühe zusammen, um nicht loszuplatzen. Ihm folgte mit gänzlich verändertem Gesicht Rasumichin, vor Scham und Wut rot wie eine Peonie und dabei maßlos verlegen. Sein Gesicht und die ganze Erscheinung wirkten in diesem Augenblick tatsächlich äußerst komisch und rechtfertigten Raskolnikows Heiterkeit. Raskolnikow, der mit dem Hausherrn noch nicht bekannt war, verbeugte sich vor diesem, der mitten im Zimmer stand und sie fragend anblickte, reichte ihm die Hand und drückte die seinige, immer noch mit sichtlich großer Mühe, seine Lachlust bekämpfend, um wenigstens ein paar Worte sagen und sich vorstellen zu können. Aber kaum war es ihm gelungen, eine ernste Miene anzunehmen und etwas zu murmeln, als er plötzlich, gleichsam unwillkürlich, wieder Rasumichin anblickte, und da hielt er es nun nicht mehr aus. Sein unterdrücktes Lachen brach nun umso ungestümer hervor, weil er es bis jetzt gewaltsam zurückgehalten hatte. Die ungewöhnliche Wut, mit der Rasumichin auf dieses herzliche Gelächter reagierte, verlieh diesem ganzen Auftritt den Anschein aufrichtigster Heiterkeit und, was die Hauptsache war, Natürlichkeit. Rasumichin trug ahnungslos noch viel dazu bei. »Hol's der Teufel!« brüllte er, schlug wütend mit der Faust durch die Luft und traf dabei zufällig einen kleinen, runden Tisch, auf dem ein leeres Teeglas stand. Alles fiel um und zerbrach. »Ja, warum müssen denn gleich Möbel kurz und klein geschlagen werden, meine Herren? Das ist doch ein Verlust für den Staat!« rief Porfiri Petrowitsch lachend aus. Die Szene stellte sich wie folgt dar. Raskolnikow lachte weiter, seine Hand in der Hand des Hausherrn vergessend, aber er kannte das Maß und wartete nur auf den Augenblick, um den Händedruck schnell und natürlich zu beenden. Rasumichin, der durch den Fall des Tisches und das zerbrochene Glas völlig verwirrt war, blickte düster auf die Scherben, spuckte dann plötzlich aus und drehte sich schroff zum Fenster, mit dem Rücken zu den anderen, und sah mit fürchterlich finsterem Gesicht hinaus. Aber er sah nichts.